Das entsprach auch den Weisungen, die ein anderer jüdischer Prophet, das Haupt des Ordens Bnei Moshe, Asher Ginzberg, in seinem gut bekannten Weltprogramm von 1905, das wir als Protokolle der Weisen von Zion kennen, seinen Blutsbrüdern für die Knechtung der Völker gegeben hatte. Zur weiteren nachhaltigen Förderung ihrer Absichten schürten die unsichtbaren Väter um die Wende des Jahrhunderts, wiederum von England ausgeleitet, mit englischen Patenten ausgestattet, die okkulte Bewegung auf dem Festlande Europas, namentlich in den mitteleuropäischen Staaten und Russland, wie sie das vor etwa 200 Jahren mit der Freimaurerei getan hatten. Sie trat eng verbunden in und mit der Freimaurerei auf und verfolgte genau die gleichen Ziele, nur mit scharf okkultistisch eingestellten Arbeitsmethoden. Sie fand Ausdruck, wie schon im zweiten Abschnitt dargelegt wurde, besonders in dem Rosenkreuzerorden, der nach hundertjähriger dichtester Verschleierung plötzlich wieder im Stillen unter seinem Namen Werbearbeit begann. Es blühte die anthroposophische Gesellschaft auf, die, wie die Theosophie, der Förderung der jüdischen Absichten dienen und durch die Magielehren den Willen der Profanen lähmen und die Geister verwirren sollte. Endlich erscheint auch der Ordo Templi Orientis, der sich bald daraufhin rühmt, Hüter der Geheimnisse verschiedener Geheimbünde und anderer Orden zu sein, die die profane Welt, ja der überwiegende Teil der Mitglieder, durchaus für profan ansieht. Die gegen Deutschland gerichtete politische Tätigkeit des Ordo Templi Orientis wird von Karl Heise betont. Nach ihm haben Juden und Adepten magischer Praktiken der englisch- und romanisch sprechenden politischen Armee, das heißt der Freimaurer aus aller Welt, die Soldaten, besonders auch aus Böhmen und den übrigen österreichischen Gauen und aus Russland, zugeführt. Dieser Ordo Templi Orientis erhielt in seinem Großorient und seinem Heiligtum der alten Freimaurer vom alten Memphis und Misraim Ritus im Tale von Berlin eine freimaurerische Behörde, die ihre Weisungen unmittelbar von der Großloge in England erhielt, die nach dem Grundsatz arbeitet, Logengebot geht über Gottesgebot, und als freimaurerische Großbehörde einen starken Einfluss auf die Großlogen in Deutschland auszuüben hatte. Der Jude Dr. Rudolf Steiner und andere, zum Beispiel Bruder Reuß, waren sichtbare Führer dieser von England geleiteten okkulten Verseuchung Deutschlands, die in Paläste mehr eindrang als in Hütten. Die Zusammenhänge waren umso bedeutungsvoller, als in England König Eduard VII., der nach dem Tode seiner Mutter im Jahre 1901 die Regierung übernahm, ein vollständig willenloses Werkzeug der okkulten Großloge in England wurde. Diese leitete den König und im Tale von Berlin Bruder in Deutschland. Der Vater König Eduards VII., Prinzgemahl Albert, Herzog von Coburg-Gotha, war als Sohn dieses Hauses, das einst Weißhauptschutz gewährte, viele wissende freimaurerische Mitglieder zählte und auch dem Freimaurerstaat Belgien das Herrenhaus stellte, als Freimaurer zum Prinzgemahl prädestiniert. Er war Höriger der Loge. Darauf gründete sich sein Einfluss auf die Politik Englands. Zugleich war er Mittler freimaurerischer Wünsche zur Königin. Sein Sohn, König Eduard VII., war selbstverständlich wie seit langem alle englischen Könige vor und nach ihm Maurer. Ja, er war sogar wissender Hochgradbruder, im Gegensatz zu den meisten Brüdern Fürsten, die nicht wissende Brüder oder Hochgradbrüder und als Scheinregenten der Logen Gegenstand des Hohnes im Verbrecherkreise der Wissenden waren. Weil jüdischer und englischer Imperialismus bis zum Weltkriege scheinbar zusammengingen, konnten englische Könige wissende Hochgradbrüder sein. Hatte doch auch schon Georg III. Zur zynischen Freude der Juden den Schrei, der in den Schottenlogen im Chor gesprochen wurde, wacker mitgerufen: »Steht auf, ihr Völker, reif sind die Tyrannen!« Eduard VII. Erwies sich als besonders brauchbar, hatte er doch als junger Prinz von Wales und als Bruder dem Großmeister Garibaldi einen Besuch gemacht, dessen Wirken für die Ziele der Freimaurerei sattsam bekannt ist. Er wurde denn auch Großmeister vieler freimaurerischer Großmächte und galt bald als größter Freimaurer der modernen Zeit. Er befand sich vollständig in der Hand von Juden und Brüdern Freimaurer. Diese waren auch seine Geldgeber und deckten über sein privates Leben den Mantel brüderlicher Liebe und formten dabei auch die öffentliche Meinung. Durch okkulte Beeinflussung lähmten sie Wollen und Handeln des Königs. Großmeisterin Annie Besant, auch im Großorient und alten Heiligtum der alten Freimaurer vom alten Memphis und Misraim-Ritus im Tale von London, gab dem königlichen Bruder Befehle initiierter Geister. Dieser okkulte Einfluss namentlich machte den König zu jenem willfährigen Werkzeug der Politik der unsichtbaren Väter, bei der der Goyim-Staat England vollends zu kurz kommen sollte. Schon als Prinz von Wales veranlasste der König eine Hingebung von England zu Frankreich und förderte sie erst recht als König. Er fand dabei selbstverständlich das brüderliche Verstehen Bruder Delcassés, des Ministers des Auswärtigen, und Bruder Loubés, des Präsidenten Frankreichs, die nach entsprechenden Weisungen der unsichtbaren Väter handelten. Am 8.4.1904 einigten sich die beiden Staaten England und Frankreich in der Entente Cordiale. Damit trat auch England über Frankreich in mittelbare freundschaftliche Beziehungen zu Russland. Die Entente Cordiale war zunächst nur eine politische Abmachung. Die Freundschaft Englands zu Russland hatte Russland in der Folge schwer zu büßen, da die unsichtbaren Väter dahinter standen. Russland erschien immer mehr als ein Rivale Englands in Asien, namentlich in Persien, aber auch auf der Balkanhalbinsel. War doch der Besitz des Persischen Golfes, des Bosporus und der Dardanellen dem russischen Volke von dem freimaurerischen Panslawismus als lebenswichtig hingestellt worden, während dem englischen Goyim-Volke gesagt wurde, dass das nun wieder seine Lebensinteressen berühre. Deshalb war für das englische Volk das Festlegen der russischen Kraft in Ostasien Japan gegenüber von größter Bedeutung. Dazu kam, dass ein kriegerischer Konflikt die völkischen Kräfte beider Staaten zugunsten der jüdischen Weltziele schwächen musste. England und Juda zu dienen, waren Russland und Japan gut genug, und beide Völker gingen in die gelegte Falle.